Allein im vergangenen Monat sind 55.000 Flüchtlinge in Griechenland angekommen, so viele wie im gesamten Jahr zuvor. Das teilte die griechische Küstenwache mit. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich tausendfaches Leid, denn die Flüchtlinge bleiben in Griechenland weitgehend auf sich selbst gestellt. Die griechischen Behörden sind völlig überfordert, sie können die Flüchtlinge nicht versorgen, tausende Flüchtlinge müssen unter freiem Himmel kampieren. Einige Hilfsorganisationen verteilen Wasser und Lebensmittel an die Flüchtlinge. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, hat heute die griechische Regierung aufgefordert, die chaotischen Zustände zu beenden, aber griechische Politiker entgegneten sogleich, ohne Unterstützung der EU sei das nicht möglich. Ministerpräsident Tsipras sagte im griechischen Fernsehen, das Problem mit der wachsenden Zahl von Flüchtlingen sei kein griechisches Problem, sondern ein europäisches. Deshalb sei hier die Solidarität aller EU-Länder gefordert, so Tsipras. Mit etwas skeptischem Unterton fügte Tsipras an, man werde sehen, ob es ein Europa der Solidarität gebe oder ob sich jeder doch nur um seine eigenen Grenzen kümmere.